längst würde ich gern wissen, doch ich trau mich nicht zu fragen. Wenn sich das nicht ändert, wirst du's mir niemals sagen. Ich hab Angst vor deiner Antwort, davor, dass sie mir nicht gefällt, davor, dass sie das zerstört, meine eigene Träumerwelt. Vielleicht gehören wir zusammen, doch wir werden es nie erfahren, wenn wir nicht darüber reden, was wir gemeinsam haben. Denn du hast Haare auf den Zähnen, tickst nicht so wie die anderen. Darum will ich gar nicht fragen oder eine Antwort haben. Vielleicht ist es wirklich besser, wir lassen uns in Ruhe. Denn wenn ich mir's recht überleg, bist du eine blöde Kuh. Muh. Dumme Schlampe, hau doch ab. Dumme Schlampe, ich will dich gar nie wieder sehen, yeah. Dumme Kuh, dumme Schlampe, hau doch ab. Dumme Schlampe, ich will dich gar nie wieder sehen, yeah. Dumme Kuh. Dumme Schlampe, hau doch ab. Dumme Schlampe, ich will dich gar nie wieder sehen, yeah. Dumme Kuh, Dumme Kuh. Blubbidumdum.